Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Unsere gallischen Helden erleben große, aber auch kleine Abenteuer, die von tapferen Chronisten aufgezeichnet werden, sehr zur Freude ihrer Lehrer und Hörer. Anlässlich der Veröffentlichung der vorliegenden Anekdotensammlung stellt sich Majestix ihren Fragen. Test, Test, Test, Test, Test, Test. Ich freue mich, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind. Einige unter Ihnen wünschen sich ja Fragen zu stellen. Bitte schön. Ja? Werden Ihre nächsten Abenteuer im Ausland stattfinden? Werden Sie in dieser Episode eine wichtige Rolle spielen? Wird diese genauso sensationell und amüsant sein wie die vorhergehenden Geschichten? Bekommen die Römer wieder eine Tracht Prügel? Danke. Ist das alles? Gut. Sie hätten also gerne gewusst, wo unser nächstes Abenteuer stattfindet, ob ich darin eine wichtige Rolle spiele und ob die Römer eine Tracht Prügel bekommen. Nun, es handelt sich um eine Sammlung verschiedener Abenteuer, die in und um unser geliebtes Dorf geschehen. Ich spiele darin selbstverständlich eine Rolle und die Römer bekommen eine Tracht Prügel. Meine Damen und Herren, bitte, bitte. Ich glaube, jemand hat gefragt, wann unsere Abenteuer beginnen. Nun, Sie beginnen, sobald Sie sich die Mühe machen, diese CD anzuhören. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gallischer Schulanfang. Auch gallische Kinder haben Sommerferien, an deren Ende der erste Schultag steht. Dieses Datum ist beim Dorfnachwuchs nicht sehr beliebt, weshalb man eine besondere Methode entwickelt hat, um die Schulbänke zu füllen. Lass deinen Hinkelstein stehen, Obelix. Es ist mal wieder soweit. Oh nein, schon? Ja, Obelix, du weißt doch, jedes Jahr an diesem Tag müssen wir ran. Weißt du, ich fühle mich ein wenig schwach, Asterix. Du weißt doch, Miraculix, unser Druide, zählt auf uns. Also nörgle nicht rum und stell deinen Hinkelstein ab. Ich nörgle ja nicht. Ich fühle mich bloß schwach. Wenig später und ein wenig weiter weg vom Dorf halten unsere beiden Helden Ausschau nach ihrer heutigen Jagdbeute. Aha, wenn da nicht was im Busche ist. Mit einem Satz springt Asterix ins nächste Gebüsch. Nein, ich will nicht! Nein, nein, lass mich runter! Du Hüppel, du! Jetzt stell dich nicht so an! Ich frage mich, woher die solche Ausdrücke haben. Lass mich jetzt runter! Alles klar, Obelix? Nein, ich will nicht! Ich will nicht! Aber es wird schon! Lass mich runter! Das darfst du gar nicht! Lass mich los! Ja, es stimmt. Asterix und Obelix fangen bildungsunwillige Dorfkinder ein und liefern sie in der Schule ab. Puh! Noch eine Runde und wir haben es geschafft. Was, Obelix? Obelix! Hierher! Kommst du wohl hierher? Ich will nicht! Nein! Ein Junge hat sich vor unserem Helden in eine hohe, dicht belaubte Baumkrone geflüchtet. Runter da! Jetzt reicht's mir! Komm sofort da runter, mein Venus! Dann hol mich doch beim Teutasis! Na gut. Oh Mann, warum lassen die uns jungen Leute nicht in Ruhe? Tut mir leid, diese Fixe. aber ich musste den Jungen da runterholen. Drei noch, Obelix. Dann sind alle beisammen. Die alljährliche Verweigerungshaltung des Nachwuchses wird von Miraculix, dem jetzigen Dorflehrer, nicht gut geheißen. Schämt euch, Kinder! Zu jedem Schulanfang müssen wir euch wie Frischlinge einfangen. Wisst ihr denn nicht, dass ein guter Gallier gern zur Schule geht? Wenn das so ist, warum gehen dann Asterix und Obelix nicht zur Schule? Die waren in eurem Alter auch hier und haben viel gelernt. Das werdet ihr gleich sehen. Obelix, wann war die Schlacht von Gergovia? Die Schlacht von Gergovia? Die Schlacht von Gergovia. MDXV. War das nicht MDXV? Nein, das war nicht MDXV. Die Schlacht von Gergovia. Und so kommt es, dass auch ein körperlich stark entwickelter Erwachsener im Dorf unserer Helden die Schulbank drückt. Die Geburt von Asterix. 35 Jahre vor Julius Caesar ist ganz Gallien auch schon besetzt, doch nur vom friedvollen Geist, der hier herrscht. Noch leistet niemand unerbittlichen Widerstand in jenem kleinen, uns wohlbekannten gallischen Dorf nach dem Eindringen der römischen Legionäre, denn die späteren Widerständler stecken buchstäblich noch in den Kinderschuhen. Kommst du mit uns spielen, Majestix? Ja, aber nur, wenn ich Häuptling bin. Warum sollst immer du der Häuptling sein? Weil mein Papa der Häuptling im Dorf ist, darum. Ach ja? Mein Vater sagt immer, der soll erst mal Chef im eigenen Haus werden, bevor er den Dorfhäuptling spielt. Was? Das sagst du nicht doch mal. Da tue ich mir keinen Zwang an. Au! Majestix hat recht! Nein, Automatix hat recht! Methusalix, der auch damals schon alt war, unterbricht die Prügelei der kleinen Racker. Aufhören, ihr lose Jungen! Schämt euch! Verhaut euch gegenseitig wie die Barbaren! Nehmt euch ein Beispiel an euren Eltern, die respektieren die Ruhe und den Frieden in unserem Dorf. Etwas später muss sich Majestix auch von seinen Eltern eine Standpauke anhören. Wie oft soll ich dir noch sagen, du sollst dich nicht mit deinen Freunden schlagen? Der Sohn des Häuptlings hat mit gutem Beispiel voranzugehen, beim Teutates. Ja, aber... Was heißt hier ja, aber? Automatix, der Sohn von Autogenix, hat gesagt, sein Vater sagt immer, du sollst erst mal Chef im eigenen Haus werden, ehe du im Dorf den Häuptling spielst. Ja. Wo gehst du hin? Frische Luft schnappen, bin gleich zurück. Das Ziel von Majestix Vater dürfte klar sein. So ist das also, Autogenix. Ich soll erst mal Chef im eigenen Hause werden? Schon möglich. Warum? Darum. Bravo, Chef. Volltreffer. Was mischst du dich denn ein? Autogenix wirft Fischhändler Verliernix seinen Amboss an den Kopf. Der schleudert einen Schwertfisch zurück. Und so erlebt das gallische Dorf die erste ihrer legendären Fischschlachten. Doch an diesem historisch bedeutsamen Tag stehen noch zwei weitere Großereignisse bevor. Praline und Popeline liegen in den Wehen. Ihre Männer Astronomix und Obelodalix sind zur Untätigkeit verdammt. Haben die Frauen dich auch rausgeschmissen, Astronomix? Das ist Frauensache. nervig, in so einem Augenblick Däumchen zu drehen. Nicht wahr, mein guter Obelodalix? Du sagst es. Und wenn ich nervös bin, kriege ich Hunger. Mir nach. Dann beruhigen wir unsere Nerven eben damit. Wenig später sind auch die werdenden Väter Teil des Kampfgeschehens. Aufhören! An so einem Tag wird nicht geraucht! Genau. Gratuliert lieber den beiden Vätern zu der Geburt ihrer kleinen Gallier. Ich habe einen Sohn? Ich auch! Asterix soll er heißen und genauso stark werden wie sein Vater. Meiner soll Obelix heißen und genauso listig werden wie sein Vater. Beim Teutates, geboren am gleichen Tag und zur selben Stunde, das Zeichen einer großen, immerwährenden Freundschaft. Ein paar Tage nach dem doppelten Wiegenfest versammelt sich das ganze Dorf, um das große Ereignis gebührend zu feiern. Ein Festbankett wird aufgetragen, bei dem das gebratene Wildschwein nicht fehlen darf. Asterix und Obelix sind im Kinderwagen dabei. Der da ist viel dicker als der andere. Der ist nicht dick, nur ein bisschen pummelig. Ich werde später von ihren Heldentaten singen. So? Na, das werden wir ja sehen. 35 Jahre später, 50 vor Christus, beginnen die Abenteuer von Asterix dem Gallier und seinem treuen Begleiter Obelix. Noch viel, viel später erzählt von zwei Freunden, die nur eins wollen, groß und klein ein wenig unterhalten. Im Jahre 50 vor Christus. In den 70er Jahren wollte der französische Verleger der Asterix-Bände den US-amerikanischen Markt erobern. Die nun folgende Geschichte erschien im Mai 1977 bei National Geographic anlässlich einer Serie über die Gallier. Im Jahre 50 vor Christus haben die römischen Legionäre die ganze bekannte Welt besetzt. Julius Caesar, ihr Feldherr, steht auf der Höhe seines Ruhms. Doch sein Machthunger ist ungesättigt und er träumt von neuen Eroberungen. Seid ihr sicher, dass am Ende des Oceanus Atlanticus kein Land ist? In Rom eilt Julius Caesar von Triumph zu Triumph und schleppt die besiegten und in Ketten gelegten Feinde hinter seinem Wagen her. Nettes Städtchen, dieses Rom. Ein bisschen zu südländisch für meinen Geschmack. I say, what? Besuchen wir auch den Zirkus? Ein Besuch mag ja noch angehen, aber leben könnte ich hier nicht. Glaubt ihr, wir bekommen den Nachmittag zum Einkaufsbummel frei? Habt ihr die Preise gesehen? Zu den besiegten Völkern gehören auch die Gallier. Gallien wird heute von den Franzosen bewohnt und heißt Frankreich. Wie geht's, Monsieur? Solange das Wetter gut ist, geht's. Die Vorfahren der Franzosen nannten sich Gallier. Wie geht's, Monsieur? Ja, solange der Himmel uns nicht auf den Kopf fällt. Es gab zwei Arten von Galliern. Jene, die sich in die Vorherrschaft des römischen Eindringlings geschickt hatten und Lebens- und Sprachgewohnheiten der Sieger nachahmten. Quo vadis, Monsieur? Alea jacta est. Und jene, die von Freiheitsdurst beseelt waren und dem Eindringling mit allen Mitteln Widerstand leisteten. Eine Gruppe von unbeugsamen Galliern lebte in einem kleinen Dorf an der Westküste des Landes. Die Römer behielten diese heiteren und sorglosen Gallier, die sich gern einen Scherz erlaubten, scharf im Auge. Beim Jupiter! Der gallische Humor geht mir langsam an die Galle! Von allen Kriegern des Dorfes war Asterix der intelligenteste. Er war auch der findigste beim Enttarnen römischer Spione. Obelix ist der Freund von Asterix. Von Beruf ist er Lieferant für Hinkelsteine. Historiker fragen sich noch immer, welchen Zweck die Hinkelsteine wohl erfüllt haben mögen. Vielleicht, um sie nach römischen Soldaten zu werfen? Das wird von Historikern jedoch angezweifelt. Alle Bewohner des Dorfes erhalten unglaubliche Kräfte durch den vom Druiden Miraculix zubereiteten Zaubertrank. Dieser Zaubertrank hat überraschende Wirkungen. Du weißt genau, dass Idefix es nicht mag, wenn Bäume entwurzelt werden. Ich hab mich doch nur angelehnt. Weitere bedeutende Persönlichkeiten des Dorfes sind der Barde. Oh, blond, oh, braun, ich liebe Gallien. Und Automatix, der Schmied, der wahrscheinlich der Stammvater der Musikkritiker ist. Der Häuptling des Dorfes ist der gefürchtete Majestix. Disziplin und Respekt gehen in diesem Dorf den Bach runter. Man verneige sich vor meiner erlauchten Person. Jawohl! Aber Häuptling, ihr habt doch selbst gesagt... Die anderen sollen sich verneigen, nicht ihr Träger, Schwachköpfe! Die Römer haben der übermenschlichen Kraft der Gallier aus dem Dorf nichts entgegenzusetzen. Bei Jupiter! Noch 13 Jahre beim Militär! Mir wird ganz schlecht! So dass diese weiter frei und glücklich leben. Cocolorix, der gallische Hahn. Viele glauben, dass Tiere eine eigene Sprache haben und sich untereinander verstehen. Im Folgenden wollen wir den Beweis dafür erbringen. Die Geschichte spielt am Himmel von Aremorica, just über einem uns wohlbekannten kleinen Dorf. Hier kreist ein römischer Adler am Himmel und entdeckt die Dorfhühner. Heiser, eine köstliche Vorspeise, die die Gallier da meiner erhabenen Person kredenzen. Da werde ich zugreifen. Ja. Die Gefahr bleibt am Boden nicht unbemerkt. Schnell, Kinder, in Deckung, in den Hühnerstall sofort. Ein böser, böser Vogel, der Küken fortschleppt und sie hoch verspeist. So einer ist das. Das schwarze Küken fehlt noch. Lecker. Doch im letzten Augenblick stellt sich der tapfere Cocolorix dem Adler in den Weg. Nimm den Schnabel weg, sonst kriegst du meinen zu spüren. Halt du lieber den Schnabel, missratenes Federvieh, das nicht einmal fliegen kann. Schon möglich. Dafür repräsentiere ich aber Gallien, Monsieur. Gallinarius Minus. Du musst wissen, ich bin das Symbol des römischen Imperiums. Ich, Monsieur. Weißt du, was der dir sagt, der Galli-Dingsbums? Mach den Abflug, du Pleitegeier! Ich werde dir den Schnabel polieren, du Weichei. Der Kampf der Wappentiere wird unterbrochen. Ich dulde keine Aasgeier in meinem Hühnerstall. Komm mir bloß nicht mehr unter die Augen, ekelhafter Schnabulierer, klar? Lass meine Hühner in Ruhe! Du hast doch mal Glück gehabt, Hähnchen. Aber ich fordere dich heraus. Morgen früh auf der Ebene werden wir dann sehen, wer von uns beiden das bessere Symbol ist. Der vom Adler hingeworfene Federhandschuh sorgt bei den Dorfhühnern für Aufregung. Du wirst dich doch nicht mit diesem Monster messen. Der ist ja viel stärker als du. Ich weiß, aber es geht nicht anders. Die Ehre aller Hühnerställe Galliens steht auf dem Spiel. Wenn er so starkköpfig bleibt, wird unser armer Cocolorix ordentlich federn lassen. Das ist sicher. Ich kenne jemanden, der ihm helfen könnte. Hey, Idefix, bist du da? Ja, Was gibt's denn, Rosalina? Kokolorix will gegen den großen Adler antreten. Der Kampf findet im Morgengrauen statt. Oh je. Ich denke, da hat er den Schnabel ziemlich voll genommen. Kokolorix, außer du kommst ihm zu Hilfe. Hier ist mein Plan. Also, pass mal. Wir wissen nicht, was genau Rosaline vorhat. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber das wird nicht einfach. In der Nacht findet Kokolorix keinen Schlaf. Er hat den Schnabel wohl doch zu voll genommen. Doch im Dorf bleiben seine Sorgen auch am nächsten Morgen unbemerkt. Auf in den Wald, Obelix! Lass uns ein paar Wildschweine zum Frühstück holen. Oh ja, ich liebe es, wenn wir sie im Morgentau auflesen. Seltsam, Obelix. Wo Idefix nur bleibt. Stimmt. Fühlt sich wohl auf den Schwanz getreten. Dann gehen wir ohne ihn. Idefix verfolgt an diesem Morgen eigene Pläne. Als die Luft rein ist, holt er aus der Hütte von Asterix dessen Feldflasche und bringt sie zu Rosaline. Der Zaubertrank! Du hast es geschafft, Idefix! Wo ist Kokolorix? Mir nach! Er hat sich hinterm Hühnerhaus versteckt und macht Muskeltraining. 21, 22. Idefix bringt dir etwas, um diesen Rüpel gehörig zu rupfen. Und was ist das? 23. Der Zaubertrank! Bist du sicher, dass der Trank was für Hühner ist? Weiß nicht. Ach, Risiko müssen wir eingehen. Genau. Und jetzt trink davon. Waffbeutel reichen. Ich bringe schnell die Flasche zurück, bevor Asterix merkt, dass sie fehlt. Juhu! Scheint zu wirken. Mein Gott, wie schön er ist. Sogar fliegen kann er. Ist normal. Dafür ist das gemacht. Ich muss los. Salü, Rosaline. Der Adler kreist schon über dem Dorf. Wo der gallische Kempe bloß bleibt. Die Memme hat bei meinem Anblick wohl Gänsehaut bekommen. Was war das? Was war das? Durch den Zusammenstoß mit Kokolorix sämtlicher Federn beraubt, kracht der Adler vom Himmel und zieht sich wütend zurück. Während Kokolorix seinen Triumph genießt, kehren unsere Helden von der Wildschweinjagd zurück. Idefix, da bist du ja endlich, kleiner Schlawiner. Was hast du denn angestellt, während wir uns um das Frühstück gekümmert haben? Ah, gut. Was meinst du, Obelix? Was ist gut? Auch Idefix hat mir nur erzählt, dass er dem Hahn im Dorf etwas unter die Flügel gegriffen hat. Wie bitte? Manchmal frage ich mich, ob Obelix sich nur so tierisch blöd benimmt, um mich zu ärgern. Neujahr unter Mistelzweig. Der charmante Brauch, sich unter den Misteln zu küssen, existierte schon zu Zeiten unserer gallischen Vorfahren. Trafen sich zwei Gallier unter einem Mistelzweig, so küssten sie einander. Miraculix! Majestix! Das war Ehrensache. Und wer es vergaß oder nicht wollte, dem wurde der Kopf gewaschen. Automatix! Trubatix! Diese reizenden Begegnungen waren natürlich rein zufällig. Geh spielen, Idefix. Los, geh zu Asterix. Ich muss etwas erledigen, das ist nichts für kleine Hunde. Auch wenn manche Gallier es mit dem Zufall nicht so genau nahmen. Da kommt Falmala. Dann mal los. Doch während sich Obelix unter dem Mistelzweig mit geschlossenen Augen und gespitztem Mund auf ihren Kuss freut, kommt etwas dazwischen. Faibala, wohin deswegs? Ich bringe Miraculix, unserem Druiden, ein Bündel Reisig-Girlandine. Gib her, ich komme ohnehin da vorbei. Oh, danke, Girlandine. Und während Faibala nach Hause zurückkehrt... Obelix! Girlandine! Warten auf den enttäuschten Obelix gleich mehrere Überraschungen. Caesar hat ausdrücklich befohlen, die Landessitten in den besetzten Gebieten zu respektieren. Befehl ist Befehl. Ich bin ja wohl die Römer. Obelix. Das hat der arme Römer aber nicht verdient. Du stehst unter einem Mistelzweig, Obelix. Und Brauch ist nun mal Brauch. Ach, Obelix, da bist du ja. Ich habe Idefix. Ja, da bin ich, leibhaftig. Alle Welt kann sehen, dass ich da bin. Und nun bin ich nicht mehr da. Empfehle mich beim Toltatis. Aber Obelix, was ist in dich gefahren? Obelix, ich wollte dir bloß sagen, dass ich Idefix gefunden habe und... Na, du kleiner Storch, hat Obelix dich vergessen? Komm mal auf meinen Arm. Du Süßer, du. Komm mit ins Warme. Auch für Hunde erfüllen sich Träume unter dem Mistelzweig. Mini, Midi, Maxi. Oft hat es geheißen, unsere gallischen Vorfahren seien Barbaren gewesen. Weit gefehlt. Die stolzen Krieger von Vercingetorix galten als höchst zivilisiert und ihren charmanten Lebensgefährtinnen war das martialische Veni, Vidi, Vici fremd. Sie interessierten sich mehr für Mini, Midi, Maxi. Nehmen wir beispielsweise diese bezaubernde Gallierin Gute Mine. Guten Tag. Nun, vielleicht doch eher diese. Die Frau von Methusalix sieht mal wieder gut aus. Aber hallo. Man beachte die natürliche Eleganz der Silhouette und die große Sorgfalt, die sie auf ihre Frisur verwendet. Wieso nehmt ihr sie? Das war mein Platz. Wenden wir uns der Kleidung zu. Ich bin schließlich die Frau des Häuptlings. Die Gallierinnen tragen die Tunika. Gute Mine, wären Sie bitte so freundlich, uns in Ruhe zu lassen? Sie sehen doch, dass wir beschäftigt sind. Wie bitte? Mitunter wird eine zweite Tunika über der ersten getragen. Du Zimtzicke! Wer erlaubt dir so, mit mir zu reden? Schatz! Komm doch mal! Deren Farben sich harmonisch ineinander fügen. Was ist denn, Schnuppelschnäbelchen? Eine Zimtzicke ist sie, dein Schnuppelschnäbelchen. Von ganz besonderem Reiz ist die eng anliegende Bluse. Lässt sich der Dorfälteste sowas gefallen? Hör mal, gute Miene. Majestätix! Detailliert mit einem Gürtel getragen wird. Man beachte die kunstvoll verzierte Schnalle. Hast du mich gerufen, Minchen? Dieser Tattergreis hat mich beleidigt. Tattergreis? Häufig trägt die Gallierin auch ein Tuch auf römische Art, was ihrem Aussehen eine aristokratische Note verleiht. Komm runter von deinem Schild, wenn du ein Mann bist. Was? Was ist das für ein Geschrei? Diese Zimtzicke hat meinen Platz eingenommen. Wenden wir uns dem Schmuck zu. Ruine! Klappergestell! Willst du meinen Stock spüren? Sag mal ehrlich, Yellow Submarine, findest du Methusalix' Frau besser als mich? Ja. Oh! Ah! Oh! Ja. Ja. Der stets von erlesenem Geschmack ist. Fischwindler! Er ist aus Metall, Knochen oder Glas gefertigt. Jetzt beruhigt euch doch! Mischst du dich nicht ein, Schwachkopf! Die elegante Gallierin liebt Ketten, Armreifen und Broschen. Selbst der Häuptling hat nicht das Recht, mich einen Schwachkopf zu nennen. Kleinode voller Anmut. Obelix, komm schnell! Es gibt Streit! Prima! Besondere Sorgfalt gilt dem Make-up. Ich bin der Häuptling und ich mach, was ich will. All das trägt dazu bei, aus der Gallierin jenes feinfühlige und liebenswürdige Geschöpf zu machen, das die Raffinesse derer verkörpert, die von den Historikern leichtfertig als Barbaren abgetan werden. Olympiade in Lutetia. Mit der nun folgenden Kurzgeschichte aus dem Jahre 1986 sollten unsere Helden die Olympia-Bewerbung von Paris als Austragungsort für die Spiele im Jahr 1992 nach Christus unterstützen. Es herrscht provisorischer Friede zwischen den Galliern im Dorf unserer Helden und den Römern, die in den umliegenden befestigten Lagern stationiert sind, als eine Brieftaube eine Botschaft ins Dorf bringt. Eine Eilbotschaft? Asterix Obelix, hört mal zu! Die Botschaft ist von Rentnerix, dem großen Häuptling des Stammes der Parisier in Lutetia. Ich lese mal vor. Vor genau 100 Jahren gewann ein gallischer Athlet, Pierre de Coubertin, die Olympischen Spiele in Griechenland. Es war das erste Mal, dass ein nicht-griechischer Athlet mit dem Lorbeerkranz des Sieges gekrönt wurde. Im Gedenken an dieses Ereignis hat das Olympische Komitee beschlossen, die nächsten Spiele außerhalb von Griechenland zu organisieren. Oh, doch nicht bei uns! Mehrere große Städte der antiken Welt haben ihre Kandidatur angemeldet. Es wäre aber nur gerecht, wenn diese Ehre der Hauptstadt von Gallien, Lutetia, zukommen würde. Davon müssen wir die Mitglieder des Olympischen Komitees überzeugen, die Lutetia besuchen werden. Aha. Rom hat sich jedenfalls beworben und um in die engere Auswahl zu kommen, wird uns Julius Cäsar sicher Schwierigkeiten bereiten. Deshalb bitte ich dringend um den Beistand des Dorfes der Unbeugsamen. Es möge mir seine besten Krieger schicken. Die Ehre Galliens steht auf dem Spiel. O Majestix, unser Häuptling, deine tapfersten Krieger sind wir. Allerdings. Ah, das stimmt, Asterix. Und mit der Ehre Galliens steht auch die Ehre unseres Dorfes auf dem Spiel. Das werden wir nicht vergessen. Komm, Obelix. Und so machen sich unsere beiden Freunde wenig später auf nach Lutetia. Zur gleichen Zeit verfolgt Julius Cäsar in Rom ganz andere Pläne. Claudius Destructivus, dir als Chef meines Geheimdienstes vertraue ich eine äußerst heikle Mission an. Du reist sofort nach Lutetia. Dort wirst du das Olympische Komitee beobachten, das die keltische Hauptstadt besucht. Solltest du bei dessen Mitgliedern das kleinste Anzeichen von Zufriedenheit oder Wohlwollen ausmachen, so hast du freie Hand. Denn allein Rom darf Olympiastadt werden. So soll es geschehen, o großer Cäsar! Nach einigen Tagen Marsch erreichen unsere Helden Lutetia, die Stadt der Lichter, und begeben sich zum Platz vor der gallischen Nationalversammlung. Guten Tag, wir sind die Unbeugsamen, die... Ich habe euch erwartet. Ich heiße Schludernix und bin die rechte Hand von Rentnerix. Er lässt sich entschuldigen, da er im Moment verschiedene Probleme mit anderen Stammeshäuptlingen zu besprechen hat. Kommt mit. Ich wollte eben das Olympische Komitee in Empfang nehmen, das mit dem RER ankommt. RER? Rapides Äquestrisches Rollsystem. Der antike Vorläufer der heutigen Pariser Vorort-S-Bahn besteht aus mehreren offenen Holzwagen, die von Pferden gezogen werden. Ihnen entsteigen die Mitglieder des Olympischen Komitees. Allen voran ein Grieche in Tunika und landestypischen Sandalen. Wie Sie sehen, befindet sich Lutetia auf dem neuesten Stand der Technik. Ja! Wenn Sie mir nun folgen wollen, ich werde Ihnen Lutetia zeigen, die große Stadt der Künste und der Literatur. Ja! Du, Asterix, Idiflix hat etwas Verdächtiges gerochen. Gut, dann halten wir die Augen offen. Tatsächlich beobachten Claudius Destructivus und seine Schergen heimlich das Komitee und unsere Helden auf ihrer Stadtführung. Sie beginnt im Restaurantviertel. Oh, Asterix, riechst du das? Ich hab Hunger. Jetzt nicht, Obelix. Führt zu berühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Eiffelturm. Er wird als Taubenschlag genutzt und garantiert schnellste und sicherste Kommunikation. Ja! Und erreicht schließlich ihren Höhepunkt. Hier haben wir die Arena von Lutetia in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums. Sie bietet Platz für ein Maximum an Zuschauern. Alle sportlichen Disziplinen der Olympischen Spiele können hier stattfinden. Ja! Der römische Geheimdienst ist dem Olympischen Komitee und unseren Helden heimlich bis in die Arena gefolgt. Männer, ich habe eine Idee. Wir entführen den Chef des Olympischen Komitees. Lutetia fällt in Ungnade und hat keine Chancen mehr, gewählt zu werden. Zu Diensten, Claudius Destructivus! Wenige Augenblicke später wird dieser Plan bereits in die Tat umgesetzt. Stehen bleiben! Ihr rührt euch keinen Meter! Keine Olympiade in Lutetia! Euren Chef kriegt ihr erst wieder, wenn ihr tatsächlich das Land verlassen habt! Ich glaube, wir werden gebraucht, Obelix. Wie gut, dass ich ein Fläschchen Zaubertrank mitgenommen habe. Ja, Asterix, ich freue mich schon. Mit ein paar schnellen Schlägen sind Caesars Geheimdienstschergen außer Gefecht gesetzt und übersichtlich aufeinandergeschichtet. Liebe Mitglieder des Olympischen Komitees, wir hoffen, dass Sie sich nicht zu sehr erschrocken haben. Es war lediglich eine Übung, um Ihnen die Wirksamkeit unseres Sicherheitsdienstes zu demonstrieren. Ist ja fantastisch! Oh ja, wunderbar! Schön, eine große Freude! Lutetia soll die neue Olympiastadt werden. Die Wirksamkeit eures Sicherheitsdienstes hat den Ausschlag gegeben. War doch bloß eine Routineübung. Während die Nachricht von Lutetias Erfolg in Rom wenig begeistert aufgenommen wird. Claudius Destructivus, auch du wirst an den Spielen teilnehmen. Und zwar an den Zirkusspielen, gemeinsam mit den Löwen. Ist man in Gallien zufrieden? Nach dem klaren Erfolg der Spiele in Lutetia sagt mir Toltates, dass eines Tages die Parisier die Olympischen Spiele erneut unter dem schönen Himmel ihrer Stadt austragen werden. Der gallische Frühling. Ganz Gallien ist in diesem Jahr auch noch Ende März von hohem Schnee bedeckt, was Auswirkungen auf das Leben unserer Helden hat. Der Frühling lässt sich dieses Jahr Zeit. Nicht ein Hirsch, nicht ein Wildschwein. Nicht ein Römer. Jammer. Schau mal, Obelix. Fast wären die Freunde über ein winzig kleines Männlein gestolpert, das vor ihnen im Schnee liegt. Es trägt einen grünen Overall und ist im Gesicht schon ganz blau gefroren. Um das Männlein ist es schlecht bestellt. So klein wie der ist, hat er auch schon lange kein Wild mehr gesehen. Wir bringen ihn zu Miraculix, unserem Druiden. Der wird ihm helfen. Der Kleine sieht aus wie ein Taschendruide. Praktisch. Etwas später und dank der guten Pflege des Druiden Miraculix ist der kleine Mann wieder aufgetaut und wird von den Galliern neugierig beäugt. Wer bist du, Männlein? Glaubst du, dieses Würmchen kann sprechen? kannst du Gift draufnehmen. Mindestens so gut wie du, dicke Tonne. Ich bin der Frühling, Lieblingssohn der Händlerin der vier Jahreszeiten auf dieser Erde. Wie bitte? Sie hat mich hierher geschickt. Gib Acht, mein Sohn. Der Winter ist dieses Jahr besonders hart im Nehmen. Mein Teutates sei unbesorgt. Den kriege ich schon klein wie jedes Jahr. Voller Zuversicht tauchte der Frühling zur Erde hinab. Und nun zu uns, Winter. Komm raus, wenn du eine Jahreszeit bist. Und landete im Wald nahe des Dorfes in einem Schneesturm. Wo steckst du, Winter? Dir zeige ich, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Haha, hier bin ich und ich werde dir dein Mündchen kühlen. Hehehe, und nun noch flugs ein paar Grippeviren unter die Menschen gebracht. Und dann hat er dich einfach im Schnee liegen lassen. Ja, ich bin keine dicke Tonne. Obelix, das ist jetzt wirklich nicht der Moment. Wir müssen dem Frühling helfen. Der Zaubertrank. Ihr zwei, hol mir meinen Kessel. Und wenig später, nachdem der kleine Frühling einen Tropfen davon getrunken hat, Juhu, danke! Schwirrt er wie eine Schwalbe zum Fenster hinaus in den Wald. Und du, Winter, jetzt rechnen wir ab. Ich mache Fruchteis aus dir. Die Saison ist vorbei. Nachdem er den Winter für so lange Zeit verjagt hatte, machte sich der Frühling eifrig ans Werk. Und wo er vorbeikam, trieben die Knospen, spross das Gras, während sich allerorten Heiterkeit breitmachte. Und so ward in diesem Jahr der weltschönste Frühling geboren, der gallische Frühling. Ein Jupiter, ein Frühlingsgewitter. Und den Schwanni haben wir heute auch noch nicht, hast du? Na klar. Das Maskottchen. Es ist ein wunderschöner Tag im Wald von Aremorica. Oh, Asterix, Idefix ist ein toller Hund. Das Dumme ist nur, dass du ihm nichts zutraust und davon kriegt er einen Komplex. Schon gut, Obelix. Schau, wer da kommt. Eine Patrouille römischer Legionäre trifft auf unsere Helden. Zwei Gallier! Doch nicht die zwei Gallier! Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben. Sei still, du Quatschkopf! Der Tag war so schön im Wald von Aremorica, dass wir es kaum übers Herz bringen, die nur sekundendauernde Gewalt zu beschreiben. Was haben wir ihnen schon getan? Besetzt haben wir sie. Das ist alles. Zurück im Lager pflegen die geprügelten Soldaten ihre Blessuren. So ein riesiger Wald und wir stoßen immer auf dieses Gesellschaftsphänomen. Wir haben einfach kein Glück. Und wisst ihr warum? Warum? Weil wir kein Maskottchen haben. Ein Maskottchen? Gewiss, sowas braucht man eben. Die Kameraden auf dem Kapitol halten sich Gänse und fahren damit sehr gut. Ich suche jetzt ein Tierchen, das uns als Maskottchen dienen wird. Mutig kehrt der Römer in den Wald zurück, in dem Asterix und Obelix mit Idefix jetzt Steinchen werfen spielen. Du wirst sehen, wie großartig er ist, mein Idefix. Was soll er denn machen, dein großartiger Idefix? Bring Zinkelsteinchen, Idefix! Na los! Hier finde ich doch sicher ein putziges Tierchen. Der arglos geworfene Hinkelstein erwischt den römischen Soldaten. Da ist ja unser Maskottchen. Komm her, mein kleines Hündchen. Hier, du bist ja ein Süßer, du. Ach, mir fällt ein Stein vom Herzen. Mit Idefix im Arm kehrt der Soldat ins Lager zurück. Seht mal, Jungs, da haben wir unseren Glücksbringer. Hast du dir die Beule vor oder nach dem Fund des Glücksbringers geholt? Weiß ich nicht mehr. Als ich ihn sah, hat's mich geradezu umgehauen. Zur gleichen Zeit wird Idefix von unseren Helden bereits vermisst. Merkwürdig. Er kommt nicht zurück. Verständlich. Der Hinkelstein ist zu schwer für ihn. Da haben wir's. Du hast kein Vertrauen zu Idefix. Darum fehlt ihm das nötige Selbstvertrauen. Suchen wir ihn lieber, anstatt uns zu streiten. Ah, da ist der Hinkelstein. Ja, aber wo ist Idefix? Er wird wohl mit den Schmetterlingen spielen. Er liebt nämlich Schmetterlinge. Mein Idefix. Huhu, Idefix! Obelix, schau da! Der Helm eines römischen Legionärs. Ein Helm? Weder Idefix noch der Hinkelstein hatten einen Helm auf. Kapierst du nicht, Obelix? Ein Legionär hat Idefix entführt. Idefix entführt? Den werde ich es zeigen, was es heißt, Idefix zu entführen. Bleib Soldaten! Ruhe, Obelix, immer mit der Ruhe. Ich will keine Ruhe. Ich will meinen Idefix. Ich trinke einen Schluck Zaubertrank, dann gehen wir los, Obelix. Im Römerlager ahnt man nichts vom Ernst der Situation. Wie nennen wir denn unser Maskottchen? Irgendeinen urrömischen Namen. Etwas, das auf Us endet? Was habt ihr denn da, Legionäre? Ein Maskottchen-Centurio. Ganz süß. Aber folgsam scheint er nicht zu sein. Ich werde ihn mal dressieren. Komm her. Aha, und schon will er mich nicht mehr beißen. Hat wohl sein Herrchen erkannt. Ich glaub ja. Hä? Wer hat die Gallier ins Lager gelassen? Und was wollen sie? Diese Wache hier hat uns reingelassen. Und wir wollen Idefix. Lasst die Wache los. Und was den Hund betrifft, holt ihn euch, ihr Witzfiguren, beim Merkur. Machen wir beim Teutates. Mit wenigen Schlägen setzen unsere Helden den Centurio und seine Soldaten außer Gefecht. Genug gespielt, Idefix. Wir gehen jetzt. Dass mir das nicht nochmal vorkommt beim Belenus. Unsere Helden verlassen das Lager. Doch für die Patrouille ist die Geschichte noch nicht vorbei. Die Herren wollten also ein Maskottchen? Na gut, damit ihr es kapiert, geht ihr auf Patrouille zurück in den Wald. Abmarsch! Tolle Idee. Hat uns zu einer Glückssträhne verholfen, dein Maskottchen. Aber ich konnte doch nicht wissen, dass das... Vorsicht! Was war das? Das Maskottchen rette sich, wer kann! Klasse, Idefix! Siehst du, Asterix, wie Idefix an Selbstsicherheit gewonnen hat, seitdem ihm die Römer vertraut haben? Dieses eine Mal muss ich dir vollkommen recht geben, Obelix. Latinomanie. Die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts brachten mit ihren Anglizismen eine Flut von ausländischem Wortschatz in die französische Sprache. Das Ergebnis war das sogenannte Franglais, also Franglisch. Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Im antiken Gallien kam bereits etwas Ähnliches vor. Hey, ihr Trampeltiere! Latscht nicht über mein Geranium! Hoppla, die schönen Blumen. Mea culpa, gute Miene. Pass doch auf. ist ja wohl das Minimum. Aber Schätzchen, ein wenig mehr Dekorum und Liebreiz. Schrei mich nicht an! Das ist weder ein Forum noch ein Auditorium hier. Ich schreie, du brüllst doch und jetzt Silenzium. Das ist ein Ultimatum. Ein Ultimatum? Dir zeig ich's gleich. Nein, nicht das Aquarium. Ja. Zu spät. Doch nachdem gute Mine ihrem Gatten das Goldfischglas über den Kopf gestülpt hat, wird sie von Miraculix unterbrochen. Ach, wenn man euch so reden hört, es ist eine Schande. Ihr redet nur noch Lateinisch. Wir müssen die Reinheit unserer schönen Sprache bewahren. Wir reden Latein? Aber ja, Auditorium, Ultimatum, Aquarium, das alles ist lateinisch. Aber wie sollen wir denn sonst sagen, Druide? Nun, es heißt öffentlicher Auditionssaal. Sentenz, die keine Opposition zulässt. Süß- und Salzwassertierreservoir. Etc., etc. Obelisk. Der Auftritt der Autoren. Unlängst gingen René und Albert, zwei landesweit bekannte Comicautoren, in einem kleinen bretonischen Hafen am Kai spazieren. Ach, ein Sauwetter. Schau mal. Was denn? Na da. Unglaublich, oder? Das gibt's doch nicht. Was verschlägt den beiden Autoren die Sprache? Es ist ein Mann, der in Statur, Umfang und Aussehen exakt einem gallischen Helden entspricht, der schon immer extrem gut entwickelt war. Verblüffend. Diese Ähnlichkeit. So ein Zufall. Ein Zufall? Wer weiß. Folgen wir ihm. Während sich das Wetter beruhigt, spaziert der bretonische Doppelgänger an einem Frachter vorbei, der gerade beladen wird. Ich laufe mit der Flut aus und diese Kiste muss an Bord. Ist doch nicht meine Schuld, dass der Kran kaputt ist. Ich erledige das für Sie. Ohne weitere Worte schnappt sich der Bretone eine übermannshohe Seekiste und trägt sie auf seinem Rücken an Bord des Frachters. Hast du diese Kraft gesehen? Erinnert dich das nicht an jemanden? Behalten wir ihn im Auge. Er geht in die Kneipe dort. Die Autoren ordern zwei Gläser Wein und belauschen den Bretonen bei seiner Bestellung. Wie immer bitte, Wildschwein. Worauf ihm ein ganzes gegrilltes Wildschwein serviert wird. Wir müssen ihn ansprechen. Entschuldigen Sie, der Herr. Dürften wir Ihren Namen erfahren? Ja, wir machen nämlich eine kleine Umfrage. Natürlich. Ich heiße Obelisk. Spricht sich wie Obelisk aus. Die Spinnen, die Pariser. Wir kennen einen ihrer Vorfahren sehr gut. Er ist ein Freund von uns. Obelisk? Die Spinnen total, die Pariser. Ich habe zu Hause einen Stammbaum. Interessiert Sie das? Oh ja. Ja, sehr. Wenig später zeigt der Bretone den beiden Autoren eine vergilbte Papyrusrolle mit dem Stammbaum seiner Familie. Sehen Sie, hier an der Spitze, das bin ich. Aber ich hatte viele berühmte Vorfahren. Obelisk aus Saint-Malo zum Beispiel, ein berühmter Seefahrer aus dem 19. Jahrhundert. Der Kaiser sagte immer zu ihm, ich bin stolz auf Sie, aber hören Sie auf zu essen, wenn ich mit Ihnen rede. Doch auch zu anderen seiner Vorfahren kennt der Bretone kleine Anekdoten. Über Obelisk, das Wildschwein zum Beispiel, sagten seine besiegten Feinde, er hat eine merkwürdige Art, uns zu verprügeln. Ein anderer Obelisk kämpft als Herr des Hinkelsteins im Dreißigjährigen Krieg. Von ihm stammt der Spruch, die Spinnen, die Angelsachsen. Obelisk der Hammer lebte im frühen 7. Jahrhundert und bat den Feind vergeblich, nicht vor ihm davonzulaufen. Obelisk der Tapfere kam zu Ruhm während der Kreuzzüge. Bei seiner Rückkehr erstaunte er alle, weil er 14 Wildschweine verschlang. Das Familienwappen war von jeher das gegrillte Wildschwein. Und der Gründer unserer gesamten Dynastie ist er. Obelix. Dann sind Sie ein direkter Nachkomme von Obelix, dem Hinkelstein-Lieferanten? Der Freund von Asterix. Jawohl. Sie müssen mit uns nach Lutetia kommen, sonst glaubt uns das keiner. Er meint nach Paris. Nach Paris? Gut. Ich pack mal ein paar Sachen. Und wir gehen mein schönes neues Auto holen. Die in der Redaktion werden platt sein. Wo die immer sagen, das hätten wir alles erfunden. Kurze Zeit später schaut Obelisk durchs Beifahrerfenster zu den Autoren ins Auto. Wo verstaue ich meinen Krempel? Auf dem Dach. Aber Vorsicht, zerkratzen Sie den Lack von meinem schönen neuen Auto nicht. Sind Sie wahnsinnig? Was soll denn der Hinkelstein? Das Auto ist Schrott. Ich reise nie ohne meinen kleinen Glücksbringer. Ein nagelneues Auto. Wie erkläre ich das meiner Versicherung? Die Reise in die Hauptstadt gestaltet sich auch mit der Bahn schwierig. Da Obelisk mit seinem Hinkelstein den gesamten Platz im Personenabteil einnimmt, müssen die Autoren notgedrungen im Gepäckwagen Platz nehmen. Aber nach langer, ziemlich unbequemer Reise wird am Ende doch Paris erreicht. Die Taxis nehmen uns nicht mit, die Metro will uns nicht, die Busse lehnen uns ab. Wir müssen zu Fuß zur Redaktion. Es gefällt mir überhaupt nicht, dass ihr Pariser solche Vorurteile gegenüber Hinkelstein habt. Aber nein, wir haben es doch schon geschafft. Hier, mein lieber Obelisk, das sind die Schaufenster von Pilot, der Zeitschrift, für die wir arbeiten. Ihr Auftritt dürfte für reichlich Getöse sorgen. Dann stelle ich mal den Hinkelstein ab, um mich zu kennen. Nicht eben solide, eure Scheiben. Hey Jungs, seht mal, wen wir euch da bringen. Aber er sieht ja aus wie Obelix. Obelisk mit einem S, einem C und einem H. Wie auch immer, der Gast wird überschwänglich willkommen geheißen. Das ist ja ein... Der sieht Obelix ja toll. Herzlich willkommen. Und wir haben immer gedacht, unsere beiden Comicschreiber denken sich alles aus. Obelix existierte also wirklich. Und seine Nachfahren leben noch heute. Das würde jeder Redakteur der Zeitschrift Pilot beschwören. Nur, falls irgendjemand immer noch Zweifel hegen sollte. ABC-Schütze Obelix. An einem sonnigen Morgen verlässt Obelix seine Hütte. Komm, Idefix, auf zur Wildschweinernte! Obelix, warte mal! Hallo, Wurpostix, wieder mal keine Post für mich, was? Stell dir vor, doch, ist an dich persönlich gerichtet, geradewegs aus Kondate. Ein Brief, ganz für mich allein, aus Kondate? Sogar auf rosa Marmor gemeißelt, von einer dir wohlbekannten schönen Gallierin, du schwere Nöter. Hier, nimm! Bei den Göttern, Falbala hat mir geschrieben. Leb wohl und viel Spaß beim Lesen, Herzensbrecher. Lesen beim Teutates. Obelix, kommst du mit auf Wildschweinjagd? Um neugierigen Fragen auszuweichen, versteckt Obelix Falballas Brief in seiner Hose. Heute nicht. Ich fühle mich nicht besonders, Asterix. Vielleicht lege ich mich lieber hin. Oh, geh besser zum Druiden, Obelix. Der kann dir ein Heilmittel verschreiben. Da hast du recht, Asterix. Ich laufe gleich zu ihm. Seltsam. Das ist das erste Mal, dass ich Obelix krank erlebe. Miraculix, kannst du mir einen großen Gefallen tun? Und, welchen? Nun, also, ich möchte, dass du mir das Lesen beibringst, Miraculix. Ah, hast du dich endlich dazu entschlossen, Schlingel? Dann komm herein.